بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit der Frage Nummer 111. Was ist das Urteil über denjenigen, der die Auferstehung leugnet? Also was ist das Urteil über denjenigen, der sagt, es gibt nicht die Auferstehung, wir werden nicht wieder auferweckt? Und er sagt hier klar und eindeutig, und das ist die Aqida von Ahl Sunnah und Jama'a, er sagt, er ist ein Glaubensverweigerer, beziehungsweise er ist ein Kafir, ja, ein Leugner an Allah. Er leugnet Allah subhanahu wa ta'ala, seine Bücher und seine Propheten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die Kufr begehen, sagen, wenn wir zur Erde geworden sind und auch unsere Väter, sollen wir dann wirklich wieder hervorgebracht werden? Also sie glauben nicht daran. Und er sagt, diejenigen, die nicht daran glauben, die begehen Kufr. Und er sagt weiter, und wenn du dich schon wunderst, so sind ihre Worte wunderlich. Sollen wir etwa, wenn wir zur Erde geworden sind, denn wirklich in neue Schöpfung entstehen? Das sind diejenigen, die ihren Herrn verleugnen. Das sind diejenigen, die Fesseln um ihre Hälse haben. Das sind die Insassen des Feuers. Ewig werden sie darin bleiben. Also sie werden sehen am jüngsten Tag, dass sie doch auferstehen werden. Und sie werden dann dafür ins Feuer geworfen, ewig darin zu bleiben. Und ewig im Feuer bleiben nur die Nicht-Muslime. Diejenigen, die nicht an Allah geglaubt haben, die Kuffar sozusagen. Die den Islam sozusagen geleugnet haben. Er sagt weiter, diejenigen, die Kufr begehen, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Sag, aber ja doch, oder sicherlich gewiss, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Hierauf wird euch ganz gewiss das kundgetan, was ihr getan habt. Und dies ist Allah ein Leichtes. Also ihr werdet auferweckt werden und es wird euch gezeigt werden, was ihr an Taten gemacht habt. Und das ist sehr, sehr leicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Dazu gibt es auch zahlreiche Hadithe, zahlreiche Verse. Und er erwähnt natürlich auch noch ein Hadith von Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagt, im Hadith von Abu Huraira sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah, der Hocherhabene, sprach, der Sohn Adams bezichtigt mich der Lüge, das steht ihm nicht zu, und er hat mich geschmäht, das steht ihm nicht zu. Was die Bezichtigung der Lüge angeht, so ist es seine Behauptung, er erweckt mich nicht wieder, wie er mich anfangs erschaffen hat. Doch die erste Schöpfung ist nicht leichter für mich, als sie zu wiederholen. Und was meine Schmähung angeht, so ist seine Rede, Allah hat sich einen Sohn genommen und ich bin doch der eine, der ewig Lebendige. Ich habe weder gezeugt, noch bin ich gezeugt worden und mir ist nichts gleich. Und es gibt viele ähnliche Hadithe, die so sind, die das zeigen, dass derjenige, der nicht an die Auferstehung glaubt, dass er ein Kafir ist, ein Islamleugner ist, und der, wo das nicht glaubt und so stirbt, der wird seine Bestrafung natürlich im Feuer bekommen, laut dem islamischen Glauben. Na'am, barakallahu fikum, jazakum khairan.